Was kommt denn jetzt? Wohin gehen wir? Hier machen wir Dalli Dalli. Dalli Dalli? Ja, Dalli Dalli. Spitze. Spitze. Oh, stark! Hans Rosenthal und seine Jury, die Assistentin noch dazu, das Publikum, die Kandidaten, die Meinzelmännchen, ich und du. Meinzelmännchen gegen Muppets, Dalli, Dalli, Achtung los! Kermit ist ja wirklich pfiffig, Miss Piggy kriegt da viel Applaus. Applaus, Applaus! Der Berti macht sich an den Endspurt und holt die letzten Punkte raus. Zu Ende, Hans Rosenthal macht seinen Sprung. Juhu! Und alles klatscht, ja, der ist spitze. Spitze. Wer lacht und singt und spielt, bleibt jung. Ja!